Anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas fand am 13. August im Hafen Chongjin eine Festveranstaltung der Besatzung des Schiffes Vivian unter togoischer Staatsflagge statt. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, Präsident Kim Il-sung habe 20 Jahre lang unter den Schneestürmen im Gebirgebeck durch alle Qualen ertragen und den großen Sieg Befreiung der Heimat und der Nation errungen. Die Spuren seines blutigen antijapanischen Kampfes seien noch heute im Gebirgebeck und am Fluss Amnok hinterlassen. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un verabschiedet.